Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Dichte Wolken verhüllen frühmorgens die Teeplantage Tamsong in Darjeeling. Da weckt eine Sirene die Belegschaft. Hem Kumari und die anderen arbeiten auf der Plantage und sie wohnen auch dort. Der nächste Ort ist zu Fuß fast 4 Stunden entfernt. Gleich neben den niedrigen Häusern tauchen schemenhaft die ersten Teepflanzen aus dem Nebel auf. Eine Reihe, dann noch eine, dann noch eine. Wie ein fester Pelz überziehen sie die Hänge. Im Spätwinter sind sie flaschengrün. In einer langen Schlange wandern die Frauen in die Pflanzung hinein. Vom Nebel ist Hem Kumaris Schürze mit dem verblassten Blümchenmuster ganz feucht. Aber das macht ihr nichts, sagt sie. In der Regenzeit ist es erst schwierig. Wenn wir da Tee pflücken, müssen wir sehr aufpassen. Es ist alles so steil. Allmählich lichten sich die quirlenden Wolken und es wird klar, an welchen Abgründen sich die Arbeiterinnen bewegen. Manchmal kann Hem Kumari nur mit einer Hand arbeiten. Mit der anderen krallt sie sich an den Teebüschen fest, damit sie auf dem gerölligen Untergrund nicht hinunterrutscht. Darjeelings Klima bietet den Teepflanzen reichlich Wasser. Zugleich ist der Boden so steil und so locker, dass es rasch abfließen kann und sich nicht staut. So mag es die Teepflanze. Als ihre Urheimat gelten die milden Bergregenwälder an den Abhängen des östlichen Himalaya. Ihr Holz ist hart. Ihre stabilen Pfahlwurzeln reichen viele Meter tief in den Boden und halten sie gut fest. Eigentlich ist sie ein Baum. Sie könnte so hoch werden wie ein Haus. Aber auf den Plantagen sind die Arbeiterinnen mit Messern und Hacken unterwegs. Wir schneiden die Teebüsche in Hüfthöhe ab. Außerdem hacken wir das Unkraut weg. Das ist die anstrengendste Arbeit im Jahr. In Hüfthöhe lassen sich die Bäumchen am besten abernten. Außerdem treiben sie dank des Schnittes besser neu aus. Viele Pflanzen in Darjeeling sind schon über 100 Jahre alt und werfen immer noch Ertrag ab. Auch im Botanischen Garten in München wächst eine betagte Teepflanze. Ihr Platz ist zwischen den Kamelien. Sie gehört nämlich zur selben botanischen Gattung. Die Kamelien sind sehr schön. Schwärmt Angelo Razzetto. Er ist der Kameliengärtner. Wir haben hier im Botanischen Garten mindestens 20 verschiedene Wildarten. Die Gattung ist sehr groß und auch weit verbreitet in Asien, von China bis Japan und weite Räume. Deshalb also gibt es die Camellia drupifera, die sagt so der Name, oder die Oleifera, die wurde auch zum Ölgewinnen verwendet, also die Samen. Und das ist eine uralte Nutzpflanze so gesehen. Also nicht nur uns beglückt mit einer Freude, einer Blüte, auch als Nutzpflanze bekannt. Die Blüten der Zierkamelien wurden farbig und extra groß gezüchtet. Die des Teestrauches dagegen werden kaum größer als 2-Euro-Stücke. Aber Angelo Razzetto mag sie trotzdem. Die Camellia sinensis blüht weiß. Das ist sehr schön, auch die Blüte. In München steht das Teebäumchen in einem Blumentopf. Im Winter wird es ins schützende Gewächshaus gebracht. Teepflanzen sind immer grün, werfen also ihr Laub nicht ab. Frost ertragen sie nur schlecht. In Darjeeling gibt es nur alle paar Jahre mal Schnee. Und wenn, dann bleibt er kaum liegen. Kühl dagegen wird es schon. Deshalb ruht die Pflanze im Winter. Erst wenn es im Frühling wieder wärmer wird, knospt sie neu. Zarte Blättchen entstehen. Die sind typischerweise oben glatt und haben unten feine weiße Härchen. Die Ränder sind gesägt. Rasch sind die Pflückerinnen zur Stelle. Wenn wir jetzt 1 Kilogramm zusammenkriegen, ist das viel. Weil wir hauptsächlich nach Menge bezahlt werden, ist damit kaum etwas verdient. Die geübten Finger greifen sehr gezielt zu. Der Teeplantagenmitarbeiter Vijay Singh Parmar hält das Ende eines jungen Triebes hoch und zeigt, was genau die Pflückerinnen in die Körbe werfen, die jede an einem Riemen über die Stirn auf ihrem Rücken trägt. Die beiden Blätter und die Knospe ganz oben. Die ersten, die nach der Winterruhe des Busches austreiben, ergeben den First Flush. First heißt erstes und Flush eigentlich erröten. Wie ein Gesicht bei Erregung zart die Farbe ändert, geben die jungen Frühlingstriebe den flaschengrünen winterlichen Teeplantagen einen neuen Teint. Allerdings nicht rot, sondern hellgrün. Vijay Singh Parmar deutet auf weitere Knospen. Ein Blatt wächst in 2,5 Tagen. Um also 2 Blätter und eine Knospe pflücken zu können, muss man etwa 5 Tage warten. Deshalb kommen die Arbeiterinnen nach 5 Tagen noch einmal und pflücken. 5-6 Mal geht es so. Dann begibt sich der Teestrauch wieder für ein paar Wochen zur Ruhe. Wenn er danach neu austreibt, ernten wir den Second Flush. Wieder ernten die Arbeiterinnen die Teepflanzen ein paar Mal ab. Danach ruhen die Sträucher abermals, bieten noch eine Ernte, ruhen wiederum und können schließlich noch ein paar Runden abgezupft werden. Bei jedem Flush wird das Blatt länger und dicker, die Ausbeute ergiebiger. Beim 4. und letzten Durchgang im Oktober, November kann eine geschickte Pflückerin am Ende des Tages auch mal 30, 40 Kilogramm Blätter auf die Waage wuchten. Zugleich sinkt aber der Wert des Tees. In the initial stages, der First Flush ist der kostbarste und davon wiederum die Blättchen aus den ersten 1-2 Durchgängen. Vijay Singh Parmar gießt sich Tee aus den ersten Blättern des Jahres in ein Porzellantässchen. Dann nimmt er einen Mund voll davon. This twang, when your tongue sticks to the top of your mouth. Die Zunge bleibt oben an der Innenseite des Mundes kleben. Das geschieht, wenn der Tee sehr frisch ist. Er ist dann sehr stark. Es ist so ähnlich, wie wenn du viel Whisky schluckst. Der Bauch zieht sich zusammen. Der Tee kickt dir in die Eingeweide. Das passiert sogar uns, die wir schon so lange und viel Tee trinken. Erst nach einer Weile gewöhnt sich unser Magen daran. Den Wolken- und Nebeltee des Frühlings hat wesentlich feiner der chinesische Dichter Bai Juyi vor rund 1200 Jahren beschrieben. Die smaragdfarbenen Teebäume am Berg Lushan verbergen sich hinter wirbelndem Nebel. Sanfte Frühlingsbrisen hauchen Düfte heran. Kein Wein berührt die Sinne wie dieser Tee von Frühlingswasser. Am selben Berg Lushan im Südosten Chinas hatte kurz zuvor der Gelehrte Lu Yo eine umfassende Abhandlung über den Tee verfasst, über dessen Anbau, Verarbeitung, Zubereitung, Qualitätsbestimmung und Genuss. Offenbar war also im 9. Jahrhundert nach Christus die Teepflanze und ihr Gebrauch längst von Sichuan und Yunnan an der Ostflanke des Himalaya bis weit an den Unterlauf des Yangtze-Flusses gelangt. In China ist Tee einerseits Grundnahrungsmittel. Seit langem leben Abermillionen Chinesinnen und Chinesen von fadem Tee und schalem Reis. Diese Redewendung ist eine geläufige Umschreibung für »Sie sind arm«. Andererseits ist erlesener Tee ein beliebtes Getränk in höchsten Kreisen der chinesischen Gesellschaft. Selbst Kaiser ließen sich gerne als große Teekenner darstellen. Connoisseurs bereiteten ihren Tee aus besonderem Wasser zu, sammelten dazu etwa Schnee, der in Pfirsichblüten haftete. Manche betrachteten die Oberfläche des Tees in ihren kunstvoll gefertigten Tassen, als sei sie eine Malerei oder eine Oper. Wozu noch sollen goldene Teller gut sein? Sinkt den Preis des Spiegelns auf dem grünen Trank. Im Reich der Mitte gab es schon mindestens ein Jahrtausend lang raffinierte Kulturen rund um den Tee. Erst dann wurde er auch zwischen Porto und Petersburg bekannt, weiß Kurator Andreas Gröger vom Botanischen Garten in München. Nach Europa ist er erst so im größeren Stil so um 1630 gekommen, also viel, viel, viel später. Zwei Wege gab es für den Tee nach Europa. Das eine war über den Landweg, über die Karawanen. Und der Tee, der über den Seeweg nach England gekommen ist. Auf dem Landweg brachten Kamele den Tee nach Russland. Oft war er zu Platten gepresst. Im Lauf der Zeit wurde der Sud aus dem Samovar, neben Wodka, zum Nationalgetränk. Den Seeweg nutzten zunächst Portugiesen und Niederländer, dann hauptsächlich Briten. Die Chinesen, die haben das Monopol auf den Teehandel gehabt und die haben da auch richtig viel Geld damit gemacht. Und da muss man sich klar machen, China im 17., 18. Jahrhundert, das war ein sehr selbstbewusstes Kaiserreich-Imperium. Die waren auf einem extrem hohen Niveau. Europa war für die relativ uninteressant. Ja. Also die Europäer wollten an den Tee ran und was konnten sie im Gegenzug bieten? Nicht viel, was die Chinesen nicht sowieso hatten. Die Chinesen waren interessiert an Edelmetallen und vor allem an Silber, war ein großer Bedarf da. Dann haben die Engländer den Tee teuer mit Silber bezahlt. Das war natürlich den englischen Handelsgesellschaften absoluter, das war bitter, ja, dass sie halt nichts Billiges dagegen eintauschen konnten, sondern müssen teuer Silber bezahlen. Und das war die East Indian Company, die diesen ganzen Handel in der Hand hatte. Und sie hat dann so mit was anderem noch mitgehandelt, nämlich mit Opium. Das Opium ließen sie in der britischen Kolonie Indien herstellen. Rot bis zum Horizont muss die fruchtbare Gangesebene damals zur Erntezeit des Mohns gewesen sein. Er wurde vor Ort verarbeitet und zum Hafen Canton verschifft. Von Indien nach China. China war Opium relativ unbekannt, aber dann entstand gleich flächenmäßig so eine große Abhängigkeit, dass der chinesische Kaiser den Opiumhandel richtig massiv unterbinden wollte. Und dann hat England im Namen der Handelsfreiheit den sogenannten Opiumkrieg angefangen. Das war ein englisch-chinesischer Krieg, so um 1840, den die Chinesen verloren haben. In der Folge musste China den Europäern erlauben, in 5 Häfen Handel zu treiben. Das Hinterland war ihnen verschlossen. Eigentlich. Aber dort lagen die Teeplantagen. Die East Indian Company hat dann einen, man könnte sagen, einen Spion oder einen Pflanzenjäger losgeschickt. Das war ein gewisser Herr Fortune. Und der hat dann so um 1843 ist er dann als Chinese verkleidet mit kahlgeschorenem Kopf und angeklebtem Zopf. Und er hat vorher auch Mandarin gelernt, ist er wirklich ins Hinterland vorgedrungen und hat dann mehrere solche Expeditionen unternommen und hat es dann tatsächlich geschafft, mehrere tausend Jungpflanzen aus China rauszuschmuggeln, Teepflanzen rauszuschmuggeln. Ziel waren die britischen Kolonien mit ähnlichem Klima wie Südchina. Im Botanischen Garten von Kalkutta etwa erforschten Wissenschaftler und Gärtner den Tee und vermehrten ihn, damit er großflächig angebaut werden konnte. Es war der Durchbruch, wo letztendlich diese riesen Teeanbaugebiete in Indien und in Sri Lanka entstanden sind und dann letztendlich das Monopol von China gebrochen haben. Also Robert Fortune hat nicht nur die Jungpflanzen rausgeschmuggelt, sondern er hat letztendlich die Verarbeitungsweise dokumentiert und er hat sogar Fachleute, chinesische Fachleute geschafft, aus China herauszubekommen, die er nach Indien gebracht hat, um dort die Teekultur zu etablieren. Also es war wirklich ein sehr organisiertes Zugreifen auf diese pflanzengenetische Ressource. Tee wurde bald zu einem der einträglichsten Handelsprodukte und bescherte der britischen Krone gewaltige Summen von Steuergeldern. China ist zwar bis heute das Land, das mit weitem Abstand den meisten Tee auf der Welt produziert, aber das ist nur rund ein Drittel der Welternte. Der Rest stammt aus Indien, Kenia, Sri Lanka und 44 anderen Staaten. Überdies trinken die Chinesinnen und Chinesen einen Großteil ihres Tees selbst. Auch deshalb spielt er im Welthandel keine Rolle. Infolge der Reisen von Robert Fortune sind die Welterntemengen an Tee explodiert. Zugleich auch der europäische Bedarf. Im 17. Jahrhundert war Tee noch ein Getränk allerhöchster Kreise gewesen. Katharina von Braganza, die Gattin des englischen Königs, soll ihn bei Hofe eingeführt haben. Sie kannte das Getränk aus ihren Kindertagen in Portugal. Auch in Deutschland war Tee vornehmeren Kreisen vorbehalten. Die 1686 gedruckte Schrift »Drei neue kuriöse Traktätchen von dem Tranke Kaffee, sinesischen Tee und der Schokolata« hebt unter anderem hervor, dass der Tee zum Wachhalten geeignet sei. Da Nenhero es auch von den firmhümsten Ministern, Gesandten und anderen, die sich ihrer hohen Geschäfte wegen des Schlafs oftmals enthalten müssen, mit großem Fleiß gesuchet und begehret werden. Auch als Medizin wurde er empfohlen, etwa gegen Schlaganfälle, Lähmungen, Magen- und Darmleiden und Kopfweh. Da ist nun kein Zweifel, dass es nicht allein die Schmerzen auf gegenwärtige, sondern auch auf zukünftige Zeiten hinaus lindere und also ihren weiteren Anfall verhindere. Aber vom Vergnügen des Adels und vereinzelten medizinischen Anwendungen entwickelte sich Tee in den folgenden zwei Jahrhunderten zum Getränk der Massen, vor allem in England. Bis dahin hatten sie Tag ein, Tag aus Alkohol getrunken. Mitte des 19. Jahrhunderts prangerten britische Volksaufklärer den Alkohol als schädlich an. Sie warben stattdessen für Tee. Er mache, so das Argument, die Arbeiter wacher und fleißiger. In der beginnenden industriellen Revolution waren viele so arm, dass sie sich nicht mal den Alkohol leisten konnten. Der Pfarrer David Davis beobachtete Ende des 18. Jahrhunderts in Südengland und Wales: Unter diesen harten Umständen, bei dem teuren Malz und der Schwierigkeit, Milch zu bekommen, war die letzte Möglichkeit, die ihnen blieb, um ihr Brot zu befeuchten, der Tee. Er war ihre letzte Rettung. Tee mit Brot ergibt eine warme Mahlzeit am Tag für die ganze Familie. In den Tee kamen üblicherweise Milch und viel Zucker. Das Getränk entwickelte sich zum wichtigsten billigen Kalorienlieferanten der hungrigen Fabrikarbeiter. Tee wurde nicht nur massenhaft in Fabriken getrunken, er wurde auch unter fabrikartigen Bedingungen hergestellt. Ein Kind der industriellen Revolution war die Plantage. Mit die ersten Großpflanzungen dieser Art ließen britische Kolonisatoren in der gerade eroberten Provinz Assam in Indien anlegen. Dort, nahe an der Urheimat des Tees, hatte jemand mehr oder weniger wilde Teesträucher entdeckt. Ihre Blätter waren größer und härter als die der mühsam aus China gestohlenen Pflanzen. Sie brachten kein Aroma in die Tasse, bloß Koffein und Bitterkeit. Es fehlte ihnen eben mindestens ein Jahrtausend züchterische Kunst. Aber sie waren viel robuster, ließen sich einfacher anbauen und die armen englischen Fabrikarbeiter tranken den Sud daraus trotzdem. So kleinblättriger, feiner Tee wie in China gedeiht in Indien nur im hochgelegenen, wolkenreichen Darjeeling. Rani Maya Rai klettert dort am Steilhang entlang und pflückt. Ich möchte nicht, dass meine Kinder auch auf der Teeplantage arbeiten müssen. Ich bin hier gebunden. Ich mag es nicht. Die Arbeit hier ist hart und trotzdem ist es ständig schwierig, mit dem Geld über die Runden zu kommen. Sehr schwierig. Meine Kinder sollen das nicht durchmachen müssen. Wenn es sein muss, hungere ich, damit sie eine Ausbildung bekommen und nicht hier arbeiten müssen. Aber wenn es um die Qualität ihres Tees geht, ist Rani Maya Rai stolz. Mit einer verächtlichen Kopfbewegung weist sie in Richtung einer benachbarten Plantage. Der Tee dort schmeckt nicht so gut wie der von hier. Die Teesträucher dort sind von der assamesischen Sorte. Wir haben chinesische. Allerdings wird der meiste Tee in Darjeeling anders weiter behandelt als in China. Dort wird Tee vorwiegend grün getrunken, in den ehemaligen britischen Herrschaftsgebieten dagegen schwarz. Lange meinte man, dahinter steckten zwei verschiedene Pflanzen. Aber aus den Teeblättern, die Rani Maya Rai pflückt, könnte man Schwarztee ebenso wie grünen Tee herstellen. Sie liefert sie in der Teefabrik neben dem feudalen Bungalow des Chefs ab. Im Schatten des Fabrikdaches trocknen die Teeblätter bis zum nächsten Tag. Grüner Tee würde höchstens noch einmal erwärmt, in Pfannen oder im Wasserdampf und womöglich gerollt, aber vorsichtig. Wenn das Blatt nämlich verletzt wird, wird leicht Schwarztee daraus. Aber hier wird absichtlich Schwarztee hergestellt. Dazu wird die Blattoberfläche systematisch zerstört. Für teuren Darjeeling-Tee quetschen Walzen die Blätter vorsichtig. Billigere Assam-Tees werden von Maschinen gemahlen, zerrissen und gekräuselt. Die Enzyme in den Blattzellen reagieren mit der warmen, feuchten Luft. In 1-2 Stunden färbt sich das Blattmaterial schwarzbraun. Es oxidiert. Manche sagen auch fermentiert. Allerdings sind bei echten Fermentationen Mikroorganismen wie etwa Hefen beteiligt. Beim Tee nicht. Es ist ein rein chemischer Vorgang. Um die Oxidation zu stoppen, kommen die Blätter am Ende noch einmal in einen Ofen. Die Inhaltsstoffe von Tee unterscheiden sich stark, je nach Blatt, Verarbeitung und Zubereitung. Einige Teefirmen haben geltend gemacht, Tee beuge Krebs oder anderen Krankheiten vor. Doch die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit hat das nicht gelten lassen. Da ist natürlich, wie bei vielen Nutzpflanzen, sehr viel drin, sagt der Botaniker Andreas Gröger. Der Hauptwirkstoff, der anregende Wirkstoff, ist Koffein. Das wurde früher auch als Tein bezeichnet, aber ist nichts anderes als Koffein. Und dann sind viele Aromasubstanzen, eben gerade auch Gerbstoffe mit drin, die auch gewünscht sind, die Gerbstoffe, aber in der zu hohen Dosierung dann auch den Tee bitter machen. Je stärker das Teeblatt zerkleinert ist, desto einfacher ist es zu verarbeiten. Gleichzeitig wird aber auch der Sud schnell bitter. Deshalb reichern Händler billigen Teestaub mit qualitativ besseren Blättern an oder auch mit Orangenschalen, Gewürzen oder anderen Aromastoffen. So entstehen die handelsüblichen Teemischungen. Das Ausgangsmaterial ist immer Camellia sinensis. Bei den Blättern des Teestrauches ist es wie bei Trauben, aus denen Saft, Wein, Federweißer oder auch Schnaps werden kann. Es kommt darauf an, was man aus ihnen macht. Sie hörten Tee, das Glück in der Tasse, von Bettina Weitz. Es sprachen Hemmer Michel, Carsten Fabian, Peter Lersch und Katja Schild. Ton und Technik Josuel Teegarten. Regie Bettina Weitz.